nella ricca materia della sua contribuzione. Allora credo che è il tempo di dare la parola al pubblico, ai colleghi che vuol cominciare la discussione. Wir können jetzt diskutieren. Prego di venire qui. Professor Fellner. Ich möchte nur einige kurze Ergänzungen, eine kleine Ergänzung zu den Ausführungen von Professor Mozzarelli von heute Nachmittag machen, der sich in seinen Ausführungen auf die adelige Kritik an der Bürokratie konzentriert hat. Und damit könnte vielleicht ein bisschen der Eindruck entstehen, als ob hier der eigentliche Kern und die Hauptsache der Kritik am bürokratischen System gelegen war. So richtig es ist und so wesentlich es ist, darauf hinzuweisen, dass Andrian in keiner Weise ein Liberaler gewesen ist, sondern aus einer adeligen Tradition herauskam, so müsste man doch auch festhalten, dass gegen diese Bürokratie nicht nur von der ständischen Seite her Opposition gemacht wurde, sondern auch noch in gewissermaßen von der entgegengesetzten Seite her. Herr Mozzarelli selbst hat erwähnt den Namen Charles Searsfield als einen der Kritiker. Und der wäre nun zu ergänzen durch eine ganze Reihe von anderen Literaten, die im Grunde die Kritik an der Bürokratie publizistisch getragen haben. Diese Literaten sind aber gekennzeichnet dadurch, dass sie soziale Aufsteiger sind. Sie sind Menschen, die aus den Unterschichten der Bevölkerung heraufkommen und durch das Bildungssystem von ihren früheren Bindungen befreit gewesen sind. Sie sind durch die literarische Bildung, durch das österreichische Gymnasialsystem gegangen. Sie sind in die Universitäten eingetreten und haben begonnen, sich selbst literarisch zu artikulieren. Übrigens ein Kennzeichen des sozialen Aufsteigers bis in den heutigen Tag, dass sein erster Versuch darin liegt, sich literarisch zu artikulieren, sich frei zu schreiben in seinen Erfahrungen. In diesem Bemühen der literarischen Befreiung war diese Schicht der sozialen Aufsteiger gehindert durch die Bürokratie. Die Bürokratie, die ihnen genau die Verwendung jenes Instrumentes verweigert hat, auf dem ihre ökonomische Position sich nun festigen wollte. Sie konnten ihre Feder nicht so benutzen, wie sie wollten, und mussten nun gegen die Bürokratie opponieren, die sie darin gehindert hat. Nun gibt es noch eine interessante Beobachtung. Das österreichische Bildungssystem im Vormärz kannte die philosophische Fakultät nur als Vorstufe der traditionellen Fakultäten. Die deutschen Universitäten allerdings kannten bereits die philosophische Fakultät mit der Möglichkeit, einen akademischen Grad zu erwerben. Ein nicht geringer Teil dieser Literaten, wie zum Beispiel Franz Schuselka, lernte dieses deutsche System auf einer Bildungsreise als junger Student kennen, begann dann literarisch zu arbeiten, fand die Unterstützung von einem deutschen Verleger, konnte aber in Österreich keine Anerkennung, auch keinen Markt finden für seine Bücher. Gleichzeitig ging er hinaus nach Deutschland und erwarb sich draußen ein Doktorat. Die Universität Jena in jener Zeit war berühmt, dort konnte man billige Doktorate erwerben. Auch Karl Marx hat in Jena sein Doktorat erworben, im Fernstudium sozusagen. Diese Gruppe nun sah sich in ihren Aufstiegsmöglichkeiten behindert. Die Gruppe der adeligen Opponenten gegen die Bürokratie sah in der Bürokratie eine Gefährdung ihrer traditionellen Rechte. Die Gruppe der literarischen Opponenten und Kritiker sah in der Bürokratie das Hindernis ihrer Selbstentfaltung. Was aber in Österreich vor 1848 fehlte, war der eigentlich ökonomische Liberalismus. Es gibt in Österreich kein Pendant zu dem kapitalistischen Bürger. Es gibt im Grunde genommen keine echte bürgerliche Opposition in Österreich. Es gibt eine literarische und es gibt eine adelige. Sì, ringrazio il professor Fellner della precisazione. È interessante a proposito del sistema scolastico comparare le osservazioni anche di Andrian sul sistema scolastico con quanto del sistema scolastico, per il sistema scolastico prescriveva Martini. A me sembra che Andrian faccia proprio il verso, faccia dell'ironia proprio esattamente parola per parola sulla ratio studiorum, diciamo così, proposta dal riformismo settecentesco. E indubbiamente sono concordo, questo elemento io non l'avevo messo in luce, non l'avevo considerato, tuttavia cioè dell'opposizione dei letterati in quanto gruppo escluso nella sua nell'esercizio della propria professione. Tuttavia mi sembra che Sisfield era anche nobile, se non ricordo male, era conte, no? Anche, quindi cioè, probabilmente c'era anche una certa, appunto, osmosi fra queste posizioni. Ecco. Sì, mi chiamo Corni. Io volevo fare riferimento anche ancora una volta alla comunicazione di Mozzarelli. Se non ho capito male, lui ha evidenziato due possibili alternative di uscita dal riformismo settecentesco, una nell'uscita, diciamo, francese, rivoluzionaria, e l'altra l'uscita che chiamerei romantica, tanto per darci un'etichetta che lui non ha dato, ma mi sembra che fosse quello il concetto. Credo così che ci sia una terza possibile uscita, che forse, almeno dal mio punto di vista, è anche la più rilevante, la più interessante, almeno io parlo dal punto di vista della Prussia, che senz'altro ha dei contatti, o con la quale la Germania ha dei collegamenti, con l'Austria ha dei collegamenti abbastanza stretti, cioè credo che sia l'uscita del riformismo burocratico. Che appunto nel Vormerz in Prussia è il portatore della modernizzazione, credo, anche se forse in certe ricerche questo tema è stato esagerato troppo da Coselle e da altri, credo che questo sia effettivamente un punto molto interessante. Quindi io vorrei chiedere a Mozzarelli, ma anche ad altri e agli altri relatori, se anche in Austria, in questa fase del Vormerz, esiste una momento, esiste esistono elementi di adesione, di sintesi tra la burocrazia e lo Stato, e meglio tra la burocrazia e la nobiltà, che mi sembra che sia proprio l'elemento caratteristico della burocrazia prussiana nel Vormerz. E qui bisognerebbe naturalmente entrare anche nel discorso delle strutture socio-economiche diverse, ma forse, per esempio, prendendo l'esempio boemo, ci potrebbero essere delle analogie con la situazione nelle province orientali prussiane. Quindi vorrei appunto sapere se esistono di queste situazioni, perché mi sembra che nella relazione di Mozzarelli in generale la concezione dello Stato burocratico venisse data come troppo appiattente, troppo omogenizzante, mentre almeno dal punto di vista prussiano sempre, credo che invece ci sia questa persistenza di elementi nobiliari, chiamiamoli anche cetuali o post-cetuali, che mantengono pur sempre vive certe diversità regionali, territoriali, locali, credo che non si possa forse esagerare, ecco, questa omogenizzazione che sarebbe intrinseca, insita nello stato burocratico contro il quale questi critici si scagliano. Grazie. Credo che poi forse debba dire qualcosa anche professor Melville. Indubbiamente nei primi, soprattutto fino direi al 1830, anche in Austria si persegue una, la linea dominante è proprio quella di un riformismo burocratico ed è ancora sulla burocrazia che punta appunto il potere imperiale per continuare, diciamo, una rinnovandola l'esperienza settecentesca. E quindi questo si vede benissimo anche proprio nella normativa, nel tentativo di uniformare nella burocrazia, di creare nella burocrazia una nuova aristocrazia all'inter. Quanto al problema della omogeneizzazione, vorrei ricordare un esempio che ha ricordato, in Austria effettivamente probabilmente distingue due cose. La situazione della corte di Vienna, dove indubbiamente delle cariche auliche, dove indubbiamente l'essere nobili, l'essere della Hochadel è indubbiamente importante, ci sono cariche riservate a questi, e comunque nell'amministrazione aulica c'è un'assoluta prevalenza della nobiltà, di cui gli stessi commentatori fingono di stupirsi, no? Di fronte alla invece apparente apertura per tutti ad esempio alla statistica di Springer, no? Che ha di queste osservazioni. Fuori di lì invece direi che ha questa funzione omogeneizzante proprio il sistema, il riformismo burocratico. Penso ad un esempio che ha messo in luce in un articolo che peraltro non è ancora stato pubblicato, Merigi, che parlerà domani, di un nobile lombardo che viene inviato a Vienna e tuttavia nella sua prospettiva per andare a governare da là gli affari interni del Lombardo-Veneto, e che quando si vede invece inviato nella cancelleria Morava rassegna abbastanza precipitosamente le dimissioni e se ne torna a Milano, proprio perché non era questo che gli interessava, non gli interessava gestire l'impero, gli interessava controllare la situazione locale. Professor Melville. Ja, ich würde auch versuchen, etwas ergänzend zu der Frage von Herrn Kollegen Corny zu sagen. Ich glaube, dass die klassische Figur des bürokratischen Liberalismus im Vormärz, die immer wieder genannt wird, der Freiherr von Kübeck, deutlich zeigen kann, dass es sehr enge Grenzen gezogen waren einem solchen alternativen Programm, und vor allen Dingen im politischen Bereich, im Bereich der Staatsverwaltung noch eher. Aber was war eigentlich das politische Programm eines Mannes wie Kübeck? Man wird sich sehr schwer tun, das zu artikulieren. Aus seinen sehr verborgenen Notizen im Tagebuch, im bürokratischen Prozess schlug sich das sowieso nicht nieder. Höchstens in Opposition zu Ständereformprojekten, also auch in einem negativen. Wenn ich jetzt sagen wollte, wo gibt es etwas, was den preußischen Reformen auch nur in Ansätzen irgendwie entspricht, dann komme ich auf mehr periphere Prozesse. Es war ein großer Defizit im vormärzlichen Österreich gegenüber Preußen entstanden durch die preußischen Reformen. Und dennoch blieb es immobil bis auf gewisse periphere Erscheinungen, und die sind doch sehr wichtig dann geworden für die weitere Entwicklung. Ich meine etwa Triest und das Küstenland, das in den 40er Jahren gewiss nicht für die Gesamtmonarchie von umwälzender Bedeutung, aber doch eine beachtliche Stadt mit dem Hafen, in der Reformen stattgefunden haben, und zwar Gemeindereformen, praktisch gegen die Zentralverwaltung von Franz Stadion, dem späteren Innenminister, durchgesetzte Verwaltungsreformen. Ja, was waren die Voraussetzungen? Warum konnte das überhaupt funktionieren? Zunächst mal, es war tatsächlich für die Zentralverwaltung ein eine Cura posterior dort. Man ist nicht ganz so wichtig. Dann war es der Zufall, dass dort jemand tatsächlich Absichten realisieren wollte, wie Stadion. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und das dritte, strukturelle Element dieser Reform. Hier gab es praktisch in der Verwaltung, öffentlichen Verwaltung, nur den Staat. Die Gemeinden waren Gemeindeselbstverwaltung der Stadt und auch des Hinterlandes, war total verkümmert. Übrigens ein Prozess, der meiner Ansicht nach einer genaueren Durchleuchtung wert wäre. Wie seit dem, wie auch durch Josef II. Und dem Josephinismus, durch die Reformen, die kommunale, die Reste der traditionalen kommunalen Selbstverwaltung eigentlich noch stärker verkümmerte, weil ja nun der Staat noch mehr eingriff. Kurz, hier begegneten sich der Staat und die Gesellschaft unmittelbar. Es gab keinerlei Reste von ständischer Verfassung. Ich glaube, ein, zwei Grundherrschaften nur überhaupt funktionierten. Und wenn man sich das klar macht, dann war auch deutlich, dass wenn es einem Gouverneur wie Stadion gelang, einmal an Wien vorbei eine Reform durchzuführen, dass er einen anderen Kontrahenten überhaupt nicht hatte und zu befürchten brauchte. Das war der Fall von Triest und der Gemeindeselbstverwaltung in Triest. Dieselbe Sache ist dann für den Gesamtstaat in große Dimensionen hineingekommen, erst ganz unmittelbar vor dem Ende, nämlich 1846, also mit Galizien. Das war natürlich eine ungeheure Erschütterung und hier setzt nun etwas ein, was sich im Vormärz gar nicht mehr voll realisiert, nämlich die Abschaffung der feudalen Strukturen oder jedenfalls auch die Zurückdrängung der feudalen Strukturen, die also durch die Revolution dann überrollt wird. Aber sonst würde ich für den Vormärz in der Realität, der politischen Realität, im Gegensatz zu Plänen und Projekten verschiedener Seite, keinen ausgesprochen bürokratischen Reformismus feststellen wollen. Aber diese Dinge sind festzuhalten, sind doch wichtig. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Capra hat die interessante Frage aufgeworfen, ob zwischen Maria Theresia und Josef II. Eine Zäsur zu suchen wäre oder anderswo. Ich glaube, die Antwort auf diese Frage wäre nicht so leicht. Es kommt darauf an, was man im Auge hat. Sieht man die Rechtsreformen von Maria Theresia an, so würde ich seine Zäsur verneinen. Etwa bei der Arbeit an der Privatrechtskodifikation geht die Kontinuität in die josephinische Zeit hinein und die Zäsur ist dann bei Leopold II. Anders hingegen würde ich und Ihnen dann zustimmen, die Situation sehen bei den Verwaltungsreformen und da möchte ich ein Mosaiksteinchen im Bild von der Frau Klingenstein zurechtrücken. Heute Vormittag fiel der Satz, es wären unter Maria Theresia neue Landesbehörden eingerichtet worden unter dem Namen Repräsentation und Kammer. Nun, das halte ich für nicht ganz exakt. Es ist etwas anderes geschehen, anfänglich jetzt unter Maria Theresia, nämlich es wurde bewusst zum Land hinzu und in Konkurrenz zum Land ein neuer staatlicher Verwaltungsbezirk geschaffen, der zum Teil Gouvernement heißt, unter Josef II. Zum Teil Departement oder auf Deutsch die Provinz. Und diese Repräsentation und Kammer ist nun ein Organ eben dieses neuen Verwaltungsbezirkes, der meist mehrere Länder umfasst und nicht der alten Einheiten der Länder. Und hier würde ich jetzt eine Zäsur sehen zwischen Maria Theresia und Josef II., denn Josef II. Betreibt die Organisation dieser Gouvernements ganz extrem voran. Man könnte das etwa so sehen, diese Gouvernements, das sind die Vampire, die den Ländern das Blut aus den Adern ziehen. Auf diese Gouvernementsbezirke geht zum überwiegenden Teil die Verwaltung über. Ausschließlich geht auf die Gouvernementsbezirke die Gerichtsbarkeit über. Zum Teil geht auf die Gouvernementsbezirke auch die Gesetzgebung über, allerdings nur in ganz geringem Maße, die sogenannte Provinzialgesetzgebung, die das ABGB von 1811 noch erwähnt, während ansonsten die Gesetzgebung Angelegenheiten des Gesamtstaates wird. Und Josef II., wenn man das jetzt so weiter sehen will mit diesem Vampirbild, der findet diese Leiche vor. Die Länder, die sind zwar noch existent, aber sie haben praktisch keine Kompetenzen. Und mit der Abschaffung der obrigkeitlichen Befugnisse der Landstände sind auch durch Josef II. Für eine Zeit zumindest die Länder abgeschafft. Da würde also eine starke Zäsur sehen, unter Maria Theresia noch Länder mit hoheitlichen Befugnissen, daneben die Gouvernements, unter Josef II. Dann nur mehr die Gouvernements und keine Länder. Dann eine Bemerkung möchte ich noch zum Referat von Herrn Melville machen. Sie haben auch ein Bild, das glaube ich von der Frau Professor Klingenstein nicht ganz exakt gezeichnet wurde, ins rechte Licht gerückt. Es fiel der Satz, die neuen Kreisämter hätten sich zwischen den Untertanen und die Grundherrschaft geschoben, am Vormittag im Referat von Frau Klingenstein. Nun, so ist es nicht. Die Kreisämter haben die Grundherrschaften kontrolliert. Die waren sozusagen die Instanz über den Grundherrschaften. Wenn man dieses Bild nicht so sieht, dann verstünde man ja eigentlich gar nicht die Entwicklung im Vormärz und im Jahr 1848, nämlich die Abschaffung der Grundherrschaften. Die Reformen im aufgeklärten Absolutismus, die bleiben sozusagen vor den Grundherrschaften stehen. Es werden den Grundherrschaften Funktionen übertragen, aber die Grundherrschaften haben eben weiterhin noch obrigkeitliche Funktionen. Modern gesprochen müsste man sagen, sie werden Auftragsverwaltung. Sie führen die Auftragsverwaltung für den Staat. Und hier sehe ich dann die große Änderung in einem Teil der österreichischen Monarchie schon zur Zeit der französischen oder bayerischen Besetzung. Bezogen auf die heutige Republik Österreich wäre das etwa das westliche Österreich, während ansonsten eben die grundherrschaftliche, dort wird die grundherrschaftliche Verwaltung jetzt auch aufgehoben, während sie ansonsten weiter fortbesteht. Ganz interessant am Referat vom Herrn Melville habe ich gefunden die Differenzierung der Grundherrschaften, die mir eigentlich so exakt völlig neu war. Und jetzt möchte ich eine Frage daran anknüpfen, nämlich die, es kommt im Neoabsolutismus zu einer Art Renaissance der Grundherrschaften, nämlich durch die Möglichkeit, Großgrundbesitz aus der Gemeindeverfassung auszunehmen und in sogenannten Gutsbezirken zu organisieren. Es wäre also hier und ist auch in Galizien und der Bukowina genau das eingetreten, was vor 1848 der Fall war, nämlich die Verbindung von öffentlichem Recht mit Privatrecht, mit dem Eigentum an Grund und Boden. Die Frage an den Herrn Melville wäre jetzt nun die, geht dieser Wunsch, Gutsbezirke schaffen zu können, auf jene Gruppe der Großgrundbesitzer zurück, die wir etwa in Böhmen für die Beibehaltung der Grundherrschaft waren, oder gibt es hier keinen Konnex? Danke. Brauneder. Ringrazio il professor Brauneder del suo intervento per la parte che riguarda la mia comunicazione e delle precisazioni che ha fatto circa il problema della cesura, della rottura o continuità tra il regno di Maria Teresa e quello di Giuseppe II. Effettivamente anche in Lombardia, come ho accennato forse troppo fugacemente, questo delle amministrazioni locali è un punto in cui la frattura fu avvertita. Anche qui i confini delle province furono tracciati di nuovo, diversi da quelli tradizionali. Anche qui i vecchi organi di governo municipali, consigli decurionali, non furono soppressi perché quasi non ce n'era bisogno, ma furono completamente esautorati a favore di nuove congregazioni municipali e soprattutto dei nuovi intendenti. Quindi questo indubbiamente è un punto importante. Rimane, mi pare, il problema generale fino a che punto si tratta di, guardando all'insieme dell'opera di Giuseppe II, di indirizzi nuovi, cioè se guardiamo al modo, chiaramente il modo è in gran parte diverso, i modi sono più autoritari, sono più burocratici, sono più sistematici. La sostanza degli indirizzi, mi pare, ecco, che è quella del periodo di regno di Maria Teresa, a volte portato a conseguenze più estreme. Ecco, rimane secondo me questo problema generale. Per il resto sono pienamente d'accordo con il professor Brauneder nell'indicare questo delle amministrazioni locali come un punto fondamentale che segna una differenza fra i due regni. Professor Schiera? Ich möchte auf die Frage von Professor Brauneder gern eingehen nach den Gutsbezirken. Und zwar ist das ein Ausschnitt aus der generellen Frage, wie wurde der große Grundbesitz eigentlich behandelt in der Verfassungsordnung nach der Revolution? Überhaupt, ich meine Verfassung in einem weiteren Sinne als Konstitution. Wie war überhaupt die Position des Großgrundbesitzes? In der Tat, die Frage der Gutsbezirke ist dabei ganz zentral. Und Sie haben ganz recht, in Galizien, Bukowina wird es auch so gemacht, dass die Gutsbezirke aus der Gemeinde ausgeschieden werden. Aber im Rest der Monarchie hat sich das nicht durchgesetzt. Der böhmische Adel, da ist Ihre Vermutung völlig zutreffend, ist gewissermaßen die Speerspitze der Opposition gegen das Schmerlingsche Gemeindegesetz gewesen, das eben nicht die Ausscheidung der Gutsbezirke vorgesehen hat. Und der böhmische Landtag hat also sehr lange und am heftigsten über diese Frage 1863 gefochten, wobei die Altständischen versucht haben, also der böhmische Adel versucht hat, im Landtag die Gutsbezirke auszuscheiden. Aber ich will ganz kurz darauf eingehen, was das eigentlich ist, der Gutsbezirk. Das ist vielleicht auch notwendig, das zu erläutern. Es ist nicht identisch mit den Dominien, mit der Herrschaft, sondern es ist das frühere Dominikalland. Nach der Grundentlastung bleibt als Torso der Grundherrschaft das Dominikalland übrig. Und man muss, das geschieht nie in der Literatur, ich glaube aber, man muss es betonen, oder es geschieht nicht ausreichend, dieses Gebilde sich vorzustellen. Es war, um ein Beispiel zu nehmen, eine böhmische Herrschaft, sagen wir in Südböhmen, eine schwarzenbergische Herrschaft wie Worlig, mit etwa 80 Dörfern und mehreren Städten, im Zentrum der Herrschaftsbesitzer in seinem Schloss mit einem Markt dazu. Und das war ein geschlossener Bezirk. Das ließ sich ganz außerordentlich gut administrieren und war mit modernen Verwaltungsprinzipien durchaus noch versöhnbar. Nun, nach der Grundentlastung verteilte sich dieser Dominikalbesitz über diese 80 Dörfer. Und zwar in einer völlig undurchschaubaren Weise, denn hier handelt es sich darum, dass diese Wiese dominikal war und jenes Stück Wald, dieser Teich gehörte dem Fürsten, jener gehörte zu den Bauern des Dorfes und so weiter und so fort. Es war also mit einmal das eingetreten, was man vorher an Chaos in den verwirrenden Verhältnissen der Grundherrschaft in den Erzherzogtümern Alpenländern hatte, wenn man so will. Das heißt, diese Gutsbezirke waren ja in aller Regel nicht geschlossen. Sie waren zwar zusammen in den Dörfern, die früher der Grundherrschaft gehörten, aber sie bildeten keinen geschlossenen Bezirk. Das ging dauernd kreuz und quer durcheinander. Das war auch auf keiner Karte mehr darzustellen. Ja, wenn man sich das vorstellt, dann versteht man, dass es auch Alternativen gab, die durchaus adelsfreundlich waren. Es war also möglich, und dieses ist geschehen, auch bei der Gemeindegesetzgebung, die sich realisiert hat, aber schon vorher bei dem Stadionischen Gemeindegesetz, dass man auf andere Weise versucht hat, den großen Grundbesitz zusammenzufügen. Nämlich eine Ebene einzuführen mit der Gemeindeselbstverwaltung auf dem Land, also Selbstverwaltung der Dörfer, und dann eine zweite Ebene, die Bezirksgemeinde. Ein typischer Versuch, auf einer höheren Ebene der Gemeindeselbstverwaltung dieses zusammenzufügen, was in der kleinen Gemeinde dezimiert wäre. Mit einem Bezirksgemeinde, in einem Bezirk, der im Wesentlichen den großen Grundbesitz wieder zusammenfügte, dass es also möglich war, wenn man sich an die Bezirksgemeindeebene hielt, seinen Besitz zu administrieren, war eigentlich eine gute Lösung. Ich möchte noch mal kurz betonen, dass der böhmische Adel einer solchen Lösung 1849 voll zugestimmt hat und erst später, als der Glaube, dass die Bezirksgemeinde sich realisieren würde, ins Wanken gekommen war, hat sich das umgekehrt und man ist vom Stadions Modell der Integration abgegangen in Böhmen und die bekannten Polemiken um die Verfassung ab dem Oktoberdiplom ja schon vorher um die Bachsche Gemeindeordnung, die im Entwurf erschienen ist, zeigen, dass der böhmische Adel im Laufe der 50er Jahre dieses nicht mehr weiter verfolgt hat, abgegangen ist davon und das versucht hat, von dem sie ausgegangen sind, nämlich die Konstituierung von Gutsbezirken. Obwohl doch deutlich ist, dass das eine äußerst problematische Bildung oder Struktur darstellt. Das wollte ich versuchen klarzumachen, hier in diesem Beitrag. Noch jemanden? Allora, credo che è finito per oggi e che è possibile di andare. Wilhelm Brauneder, storico del diritto dell'Università di Vienna, di dare inizio alla sua relazione e prego anche i relatori di tener presente che è chiuso, sì. È chiuso? Vabbè. Tener presente che per necessità di tempo bisognerà contenere ciascuna delle relazioni a un massimo di una quarantina di minuti. Prego il professore. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Thema umstreicht den Zeitraum vom Jahre 1812, in dem das ABGB, das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, in Kraft trat, bis zum Jahr 1859, in dem die Gewerbeordnung Geltung erlangt. Dieser Zeitraum ist durch drei unterschiedliche Perioden gekennzeichnet, den Vormärz, dann die Revolutionsepoche 1848 ausklingend bis 1851 und schließlich den Neoabsolutismus. Diese Vorbemerkung ist wichtig, weil das ABGB in diesem Zeitraum einen unterschiedlichen Stellenwert hat. Als das ABGB im Jahr 1812 erstmals in Kraft trat, hatte es eine andere Funktion als in der Zeit 1848 bis 1851 und auch etwas anders als im Neoabsolutismus. Darauf will ich ganz kurz und punktuell eingehen. 1812 galt das ABGB als sogenanntes Justizgesetz und sollte im Bereich des Privatrechts eine ganz bestimmte Gesellschaftsordnung garantieren. Und zwar garantieren bloß durch seine Geltung, durch die Geltung der Normen im Sinne des Naturrechts als Normen des Privatrechts, die sozusagen ewig gültig sein sollten. Das ABGB sollte in seinem Bereich der Kodifikation des Privatrechts die Rechtsstaatlichkeit garantieren. Das heißt, ganz kurz charakterisiert, es sollte im Privatrecht nur mehr entschieden werden aufgrund der Kodifikation des Gesetzestextes. Es sollte beispielsweise keine willkürlichen Machtsprüche des Monarchen als obersten Richter oder auch Gesetzgeber im Einzelfall mehr geben. Insofern hatte das ABGB eine Art Garantiefunktion. In der Zeit 1848 bis 1851 übernimmt dann, zumindest formell, diese Garantiefunktion die jeweilige Verfassung. Die Normen des ABGB sind unterhalb der Verfassung bloß einfache Gesetze, die sich an der Verfassung auszurichten haben. Diese Situation ändert sich im Neoabsolutismus. die Verfassungsgarantie etwa des Eigentums fällt weg. Das ABGB selbst steht jetzt wiederum allein mit seiner Garantiefunktion im Bereich des Privatrechts, wird allerdings wesentlich ergänzt durch weitere Kodifikationen, etwa des Handelsrechts oder dann eben der Gewerbeordnung. Der Eigentumsbegriff in dieser Zeit ist im ABGB festgelegt. Dieser Eigentumsbegriff im ABGB ist auch vom Naturrecht in hohem Maß beeinflusst. Dies zeigt sich dann, wenn man etwa den Kommentar von Franz von Zeiler liest, der an der Entstehung des ABGB maßgeblich beteiligt war. Für Zeiler ist das Privateigentum ein Ausfluss der natürlichen Freiheit des Menschen und auch gleichzeitig das wesentliche Substrat, um diese natürliche Freiheit des Individuums zu garantieren. Im ABGB gibt es daher nur Privateigentum, etwa das sogenannte Dominium Super Eminens des Landesfürsten, gilt Zeiler als zweideutig und gehässig. Dies unter anderem deshalb, weil aus diesem Rechtstitel des Dominium Super Eminens man vor dem ABGB die Enteignungsmöglichkeit abgeleitet hat. Das Dominium Super Eminens des Landesfürsten galt eben als stärkeres Eigentum als das Eigentum des Einzelindividuums. Nach ABGB ist die Enteignung aus ganz anderen Gründen nur mehr zulässig, nämlich aus den Gründen des allgemeinen Besten. Im Zusammenhang mit dem naturrechtlichen Gehalt des Eigentumsbegriffs steht sein Inhalt. Das Eigentum ist grundsätzlich ein ganz umfassendes Recht. Es umfasst beispielsweise körperliche und unkörperliche Sachen. Damit steht das ABGB im Gegensatz zum Eigentumsbegriff des römischen Rechts oder auch dem des deutschen bürgerlichen Gesetzbuches aus dem Jahr 1900, der nur körperliche Sachen umfasst. Es heißt hier Paragraph 353 ABGB wie folgt: Alles, was jemandem zugehört, alle seine körperlichen und unkörperlichen Sachen, heißen sein Eigentum. Ein ganz umfassender Begriff. Diesem Eigentumsbegriff ist nun eine inhaltliche Beschränkung vom Begriff her nicht immanent. Allerdings ist dem Eigentum immanent, dass es beschränkt werden kann. Es muss nicht beschränkt sein, aber es kann beschränkt werden. Wichtiger scheint mir noch darauf hinzuweisen, dass das ABGB nicht nur diesen eben zitierten Eigentumsbegriff kennt, sondern auch noch Varianten des Eigentums. Beispielsweise das geteilte Eigentum, und zwar geteilt nach Funktionen des Obereigentümers und des Untereigentümers, was besonders zu tragen kommt bei den Rechtsverhältnissen der Grundherrschaft. Dann kennt es Formen des Miteigentums, die wiederum verschieden ausgestaltet werden können, je nach dem Vertrag, der dem Miteigentum zugrunde liegt. Und es kennt auch abgesondertes Eigentum, etwa das sogenannte Stockwerkseigentum. Wichtig ist nun allen diesen Figuren des Eigentums die Beschränkbarkeit des Eigentums. Hier heißt es im Paragraph 364, überhaupt findet die Ausübung des Eigentumsrechts nur insofern statt, als dadurch weder in die Rechte eines Dritten ein Eingriff geschieht, noch die in den Gesetzen zur Erhaltung und Beförderung des allgemeinen Wohles vorgeschriebenen Einschränkungen übertreten werden. Diese Bestimmung halte ich für die wichtigste aus den Bestimmungen über das Eigentum, weil erst von daher das Eigentum seinen Inhalt erfährt, ob es nämlich weit, unbeschränkt oder ganz eng und beschränkt ist. Dieser Eigentumsbegriff des ABGB erfährt in der ersten konstitutionellen Phase 1848 bis Ende 1851 keine Veränderung. Es ist ganz interessant, dass dieser Eigentumsbegriff des ABGB sowohl für den Liberalismus durchaus oder sogar wie selbstverständlich akzeptabel war und von der konstitutionellen Strömung nie in Frage gestellt worden ist. Beispielsweise im Zuge der Verfassungsberatungen des Kremsierer Reichstags wurde nie über den Eigentumsbegriff als solchen diskutiert, sondern er wurde eben akzeptiert, so wie er im ABGB formuliert worden war. Der Kremsierer Entwurf, Verfassungsentwurf und dann die Verfassung 1849 begnügen sich auch bloß damit, das Eigentum unter den Schutz des Staates zu stellen. Der Kremsierer Verfassungsentwurf, der wesentlich fortschrittlicher ja ist als die Verfassung 1849, statuiert dann auch noch die Aufhebung des geteilten Eigentums und er will auch einschränken die Möglichkeit von Verfügungsbeschränkungen. Das ist ganz signifikant, dass diese Bestimmungen nur der Kremsierer Verfassungsentwurf enthält, während in der reaktionäreren Verfassung 1849 diese Bestimmungen dann wieder fehlen. Da sieht man auch in dieser unterschiedlichen Haltung eben sehr deutlich, worauf es ankommt bei der Ausgestaltung des Eigentums, nämlich wesentlich ist die Verfügbarkeit, das heißt, wie der Begriff über diese Beschränkung durch 364 aufgefüllt wird. Wenn man nun auf die Elemente der konkreten Eigentumsgestaltung im Rahmen des Gesetzes sieht, so ergibt sich diese konkrete Gestaltung aus drei Elementen, nämlich aus dem Objekt des Eigentums, dem Subjekt des Eigentums, dem Eigentümer und aus der Verfügungsmacht oder negativ formuliert aus den Beschränkungsmöglichkeiten. Kurz zum Objekt. Die Anwendbarkeit des Eigentumsbegriffs und damit der Umfang der natürlichen Ordnung des Menschen ist eben davon abhängig, was alles Gegenstand des Eigentums sein kann. Dass alle im Rechtsverkehr stehenden Sachen Gegenstand des Eigentums sein können, ist nicht selbstverständlich. Ein modernes Gesetz, nämlich das Zivilgesetzbuch der DDR, scheidet ganz bewusst bestimmte Sachen aus der Sphäre des Privateigentums aus. Es gibt ganz bestimmte Sachen, an denen persönliches Eigentum überhaupt nicht begründet werden kann. Dem ABGB hingegen ist eine solche Beschränkung nicht immanent. Grundsätzlich ist alles, was von der Person verschieden ist und zum Gebrauche des Menschen dient, dem Privateigentum zugänglich. Wichtig vielleicht der Hinweis, dass sowohl bewegliche Sachen wie auch Grund und Boden nach dem Text des ABGBs unbeschränkt Gegenstand des Privateigentums sein können. Was das Subjekt nun des Eigentums anlangt, den Eigentümer, so kann Eigentümer etwa auch an Grund und Boden nach ABGB jedermann sein. Auch hier keine Beschränkung. Was nun die Beschränkungen anlangt, so sind zwei Gruppen zu unterscheiden, zwei Positionen zu unterscheiden. Nämlich die Position der grundsätzlichen Eigentumsbeschränkung, überspitzt formuliert der Eigentumsunfreiheit, die durch einzelne Bewilligungen gelockert wird. Das ist das ältere Modell vor dem ABGB. Oder, so das Modell des ABGBs, die grundsätzliche Eigentumsfreiheit, die beschränkbar ist durch einzelne Bestimmungen oder auch durch Verträge zwischen den am Rechtsverkehr Beteiligten. Im Zusammenhang nun dieser Elemente, nämlich Objekt des Eigentums, Subjekt und Ausgestaltung der Verfügungsbeschränkung, kann man mehrere Eigentumsmodelle in concreto in der Rechtswirklichkeit, im Rechtsleben unterscheiden. Ich will diese Modelle beispielhaft und kurz nur aufzählen. Etwa die bäuerliche Eigentumsordnung, unter anderem bestimmt durch die Unteilbarkeit des Hofes unter Lebenden und im Erbrecht. Ähnlich die adelige Eigentumsordnung, bestimmt etwa durch die Institution des Familienfideikommisses. Oder die gewerberechtliche Eigentumsordnung, wo hierbei typisch ist, dass aus ursprünglich einer Unzahl verschiedenster Einzelnormen sich schließlich eine komplexe Regelung ergibt, in Österreich eben 1859 die Gewerbeordnung. Das sieht man nun auf den Strukturwandel des Privateigentums, so ist dieser nicht ablesbar aus den Regeln des ABGBs, nicht ablesbar, was paradox klingt, aus der grundsätzlichen Regelung des Eigentums im ABGB, sondern ausschließlich aus der Existenz und der konkreten Ausformung dieser Eigentumsmodelle. Sehr typisch für die Entwicklung, dass die Ausformung dieser Eigentumsmodelle den Gesetzgeber benötigt, dass diese Ausformung abhängt vom Gesetz, was mit ein Erbe sicherlich des aufgeklärten Absolutismus ist. Es wäre auch möglich, dass sich diese Modelle gewohnheitsrechtlich oder im Vertragsweg ausbilden. Grundsätzlich ist nun zu dieser Entwicklung festzuhalten, dass mit dem Inkrafttreten des ABGB es zu einem eigenartigen Nebeneinander einer alten Rechtsschicht kommt und daneben des neuen Rechts des ABGBs. Das ABGB kennt eben die beschränkbare Eigentumsfreiheit, das alte Recht jedoch grundsätzlich beschränktes Eigentum, das erst durch Privilegierungen sozusagen im Einzelfall befreit werden muss. Das ABGB, obwohl nun das jüngere Gesetz, derogiert dieser alten Rechtsschicht nicht. Das ABGB hebt diese alte Rechtsschicht nicht auf. Dies wird bewusst durch einen technischen Trick erzielt, nämlich das zukunftsweisende neue Recht des ABGBs wird dem zeitgenössischen und doch ja reaktionären System der Staatspraxis insofern angepasst, als die alten Regeln, die dieses System der Unfreiheit tragen, nicht als Privatrecht angesehen werden im Sinne des ABGBs, sondern als sogenannte politische Gesetze, die neben dem ABGB weiter bestehen, denen das ABGB nicht zu derogieren vermag. Das ABGB hat damit zwar erstmals in Österreich eine auf der Eigentumsfreiheit basierende Eigentumsordnung gesetzlich formuliert und als mögliches Konzept gesetzlich anerkannt. Zufolge der Ausgestaltung der gesamten Rechtsordnung jedoch in der österreichischen Monarchie blieb dieses Konzept zumindest in den deutschen Erbländern überlagert von dem alten Eigentumssystem mit seiner grundsätzlichen Unfreiheit. Die Eigentumsfreiheit des ABGB blieb daher im Vormärz allein ein Postulat in besonderer feierlicher Gesetzesform. Rechtswirklichkeit war diesem Konzept des ABGB im Vormärz jedoch nicht beschieden. Eine Ausnahme sind die italienischen Provinzen oder auch jene Teile des heutigen Österreich, in denen im Jahr 1812 der Code Civil in Kraft trat, etwa in Oberkärnten als Teil der illyrischen Provinzen. Diese Feststellung von mir gilt also nur für die übrigen, nicht von dem französischen Einfluss ergriffenen Teile des Kaisertums Österreich. So wird es verständlich, dass 1848 kein Kampf um einen neuen Eigentumsbegriff entbrennt, sondern man sich 1848 nur gegen das alte Eigentumssystem, gegen diese Schichte, die das ABGB überlagert, wehrt, um eben die ohne dies adäquaten Bestimmungen des ABGBs freizulegen. Nun kurz zu den Details der Eigentumsentwicklung. Auf den ersten Blick ist die auffallendste Wandlung im bäuerlichen Bereich festzustellen. Hier will ich aber nur ganz kurz einige Punkte andeuten. Das Ende der Grundherrschaft 1848-49, damit das Ende in diesem Bereich, das Ende des geteilten Eigentums, es wird das Obereigentum abgelöst und das Untereigentum wird zum vollständigen Eigentum. Und in der Praxis, nur ein Hinweis bitte, in der Praxis geht man ab vom Höferecht und auch vom Anerbenrecht. Die Gesetze bleiben zwar weiterhin bestehen aus der josephinischen Zeit, aber in der Praxis dulden die Behörden die Zerstückelung der Höfe, eine Entwicklung, die dann schließlich in die liberale Gesetzgebung, in die entsprechende liberale Gesetzgebung einmündet. Daneben bleibt die adelige Eigentumsordnung bestehen. Die Fideikommisse werden in Österreich erst im Jahr 1938 aufgehoben. Etwas ausführlicher möchte ich die gewerbe- und handelsrechtliche Eigentumsordnung besprechen. Sie ist im Vormärz bestimmt durch eine Unzahl von allgemeinen Bestimmungen oder von solchen, die für einzelne Provinzen erlassen worden sind, die alle auf dem Prinzip der Eigentumsunfreiheit beruhen, und zwar wie selbstverständlich eben diese Eigentumsunfreiheit voraussetzen und diese Eigentumsunfreiheit lockern oder modifizieren. So werden in der damaligen Terminologie Rechte und Befugnisse gewährt, natürlich nicht pauschal, sondern nur im Einzelfall und dann auch nur auf Antrag hin. Es werden also Konzessionen erteilt. Zu diesen Rechten und Befugnissen gesellen sich dann noch, auch so die zeitgenössische Terminologie, staatswirtschaftliche und polizeiliche Mittel zur Sicherung und Beförderung der Manufakturs- und Handelsindustrie. Ganze Fülle von Bestimmungen, die ich im Detail hier nicht aufzählen kann. Alle diese Reglementierungen geben der Eigentumsordnung des Handels- und Gewerbestandes eine ganz bestimmte Prägung, die aber im Detail wiederum variieren kann, sodass die Eigentumsordnung des Handels- und Gewerbestandes in Unterordnungen zerfällt. Typisch dafür, dass den verschiedenen Klassen von Handels- und Gewerbeleuten ganz bestimmte Typen von Handelsgeschäften, von Rechtshandlungen korrespondieren. Es kommen eben diesen bestimmten Klassen ganz spezifische Rechte und Befugnisse zu. Insgesamt lässt sich eine Reglementierung feststellen von dem Subjekt des Eigentums, etwa Wiener Kleinhändler oder griechische und türkische Händler oder Fabrikant und so weiter. Eine Reglementierung dann des Objekts des Eigentums, zum Beispiel durch die Erfordernis eines bestimmten Stammkapitals, aber auch durch die Zulässigkeit einer bestimmten Produktion oder eines bestimmten Absatzes, woraus sich die Beschränkung wiederum auf bestimmte Eigentumsobjekte ergibt. Schließlich wird reglementiert, Verfügungsbeschränkungen durch Ankauf, Absatz oder Standortsvorschriften für das gewerbliche Unternehmen. In der Verflechtung dieser spezifischen Zuordnungen konkretisieren sich dann eben bestimmte Unterordnungen, etwa der Hausierer, des bürgerlichen Großhändlers und vor allem des Fabrikanten. Besonders ist es das Fabriksrecht, das zur Zeit des Inkrafttretens des ABGB als eine eigene Sonderrechtsordnung bereits ausgebildet und im Jahr 1838 von Wildner wissenschaftlich einheitlich dargestellt werden konnte. Aus individuellen Fabriksprivilegien, bekanntlich unter Maria Theresia und vor allem auch Josef II., hat sich in der Zeit des Vormärz ein standardisierter Konzessionsinhalt ausgebildet, der nach einem Entwurf unter Maria Theresia schließlich unter Josef II. 1787 gesetzt wurde. Damit war aus dem Fabriksprivileg die Konzession geworden, durch deren Verleihung kein speziell ausgeformter Rechtsanspruch, sondern objektives Recht anwendbar wurde. Die Fabriksbefugnis ermöglicht besondere Verfügungen über Produktionsmittel und Produkte, den Abschluss besonderer Arbeitsverträge und vieles mehr. Nur mit Mühe lässt